18. Die Angelegenheiten des Namjahr 1903. Meine Vermutung, die von mir bis 15. Januar 1935 nicht zu beschaffendes Namjahr enthielte, vielleicht die Rabbinerrede, ist falsch. Tatsächlich enthält dies Namjahr einen Protokolltext. Die Vernebelungs- und Verwirrungsmethoden der Juden, von denen zahlreiche sich widersprechende Behauptungen aufgestellt wurden, insonderheit die alles durcheinanderwerfenden Angaben Segels, hatten jedoch nur kurze Zeit bei mir Erfolg. Hinzu kommt, dass am 1. Dezember 1934, als ich die Berner Gerichtsakten in Bern durcharbeitete, zahlreiche Aktenstücke fehlten, die dem Gutachter Losli zur Verfügung gestanden hatten. Der Richter hatte dem Rechtsanwalt und mir nur mitgeteilt, er habe die beiden Gutachten Losli und Baumgarten entfernt, um mich selbstständig zu meinem Urteile kommen zu lassen. Davon, dass er auch die vom Judentum Losli zur Verfügung gestellten Unterlagen gleichzeitig entfernt hatte, sagte er uns beiden nichts. Unter diesen Unterlagen befand sich auch eine vom Judentum vorgenommene Übersetzung des Namja. Hierauf kam ich erst, als ich endlich die Gutachten Losli und Baumgarten in die Hände bekam. Zwar hatte mir der Richter versprochen, mir sofort nach Einreichung meines Gutachtens Zug um Zug die beiden Gutachten zuzusenden, trotz dieses Versprechens bedurfte es jedoch mehrerer Mahnungen in Bern, bis ich beide Gutachten statt am 15. Januar erst am 25. Februar vom Richter erhielt. 39 wichtige Arbeitstage gingen mir hierdurch verloren. Der Richter lehnte ferner meine Bitte, mir diese Akten zuzusenden, ab. Er legte mir erneute Ansicht der Akten in Bern nahe. Meine Bitte, sie bei einer Basler Behörde einzusehen, hat er keiner Antwort gewürdigt. Nach Bern zu fahren hatte ich, ganz abgesehen von den Kosten, keine Zeit. Sie reichte an sich schon nicht aus, die Gutachten Losli und Baumgarten sowie die Zeugenaussagen der ersten Gerichtssitzungen so durchzuarbeiten, wie es nötig ist. Ich musste mir also durch Schweizer Freunde mühselig einige Abschriften anfertigen lassen. Aus all dem geht hervor, wie die an sich schon schwierigen Nachforschungen noch durch die Maßnahmen des Einzelrichters, Präsident Meyer, Bern, erschwert worden sind. Die Feststellungen des Gutachtens an sich werden durch diese an sich belanglose Feststellung nicht berührt. Es ist also auf Seite 68 durch Streichen Zeile 26 von Ich vermute bis Zeile 32 erklärt, dafür ist zu setzen, wenn aber Nilus die Veröffentlichung in der Snamja nicht erwähnte, so kann man daraus keine Folgerungen gegen ihn ziehen. Die 1903 gegründete Snamja muss so unbedeutend gewesen sein, dass selbst der rührige Segel nichts davon weiß. Denn Seite 202 schreibt er, ferner ist zu streichen, Zeile 38 wäre Segels bis Zeile 39 treffen und Zeile 42 bis 44. Für die letztgenannten Zeilen ist zu setzen, Segel hat also etwas Falsches behauptet, ob absichtlich zur Irreführung oder aus Unkenntnis, kann ich nicht entscheiden. Über das Verhalten des Richters enthalte ich mich heute und an dieser Stelle jeden Urteils.